Tonight we have a guest speaker. Heute Abend haben wir eine Gastsprecherin. Tonight we're going to continue in our Calvary Road series, part 4. Und wir werden auch mit der Straße nach Golgotha weitermachen, Teil 4. Tonight will be the way of suffering. Heute geht es um den Weg des Leidens. We began with the way of brokenness. Wir begannen mit dem Weg der Zerbrochenheit. Which leads to the way of holiness. Der führt zum Weg der Heiligkeit. To the way of fellowship. Zum Weg der Gemeinschaft. And we define the Calvary Road as the way of unjust suffering. Und wir haben die Straße nach Golgatha als den Weg des ungerechten Leidens betrachtet and how und definiert. Your humility and your godliness will never be tested more than when you suffer injustice. Und deine Demut und deine Gottseligkeit werden nie mehr auf die Probe gestellt, als wenn du ungerechtfertigt if, leidest. If we look at the cross for a moment, wenn wir uns einen Augenblick lang this das is the epitome of suffering injustice. Das Kreuz ist der Höhepunkt, der Gipfelpunkt des ungerechten Leidens. There'll never be a greater injustice in all of history. Es wird niemals eine größere Ungerechtigkeit geben in der ganzen Geschichte. Where God the Son, wo Gott der Sohn, who is sinless, der sündlos war, is nailed to a cross as a criminal. Als Verbrecher ans Kreuz genagelt wird. And brutally, und brutalst, with the crown of thorns, mit der Dornenkrone, scourging on the, and all over his body, und er wird gegeißelt, being despised, rejected. Er wird verachtet und abgelehnt. And yet this Calvary Road led to an indescribable blessing. Und trotzdem führte die Straße nach Golgatha zu einem unglaublichen Segen. One preacher was commenting, ein Prediger hat folgenden Kommentar abgegeben. If we could reduce the sun and the earth down to such a small size, wenn wir die Sonne und die Erde so klein machen könnten, on a piece of paper, auf einem Blatt Papier, that they were so small that you could, the distance would be a piece of paper between them. Dass die Distanz zwischen ihnen so dünn wäre wie ein Blatt Papier. You understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? We are reducing the size of them to such as they're almost like pins. They're smaller than pinheads. Wir verkleinern die Sonne und die Erde auf eine Größe kleiner als ein Stecknadelkopf. You would need a magnifying glass to see between them. Und du würdest eine Lupe brauchen, um dazwischendurch zu sehen. So that a piece of paper exactly fit between them. Dass ein Blatt Papier genau dazwischen passt. How far would be the closest star to the Earth? Wie weit weg wäre der Stern, der der Erde am nächsten ist? About 30 meters. Circa 30 Meter. Which would be more than the length of this hall. Und das wäre länger als dieser Saal. How far would our galaxy extend? Wie weit würde sich unsere Galaxie ausdehnen? From Vienna to Salzburg. Von Wien bis nach Salzburg. It's inconceivable. Es ist unvorstellbar. And this God who spoke this into existence with one word, und dieser Gott, der ein Wort gesprochen hatte und es existierte, wants to be the center of our life. Er möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. And wants us to partake of his glory. Und er möchte, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. So Christ went to the cross. Christus ging ans Kreuz. And oftentimes we live in denial. Und sehr oft leben wir in der Verleugnung. We just can't deal with what the cross means. Wir können das einfach nicht fassen, was das Kreuz bedeutet. We try to imagine a nail through our hands and feet and we think, I can't deal with it. Und wir versuchen uns einen Nagel vorzustellen, der durch unsere Hände und Füße getrieben wird und wir können das nicht fassen. But to understand it, aber es zu verstehen, is to begin to grasp what God has called us to. Dann können wir beginnen zu erfassen, wozu uns Gott berufen hat. And when we stand in his glory one day, und wenn wir eines Tages in seiner Herrlichkeit stehen werden, with all the billions of believers from all the nations, mit den Milliarden Gläubigen aus allen Nationen, experiencing this indescribable blessedness, und wir erfahren diesen unbeschreiblichen Segen, then we will understand what it means when it says, dann werden wir verstehen, was es heißt, for the joy that was set before him, he endured the cross. Das geschrieben steht, für die Freude, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz. Tonight we have Dr. Margaret Nicole with us. Heute ist Dr. Margaret Nicole bei uns. Her parents went as missionaries from Germany to Bulgaria. Und ihre Eltern waren Missionare aus Deutschland in Bulgarien. Before the Second World War. Vor dem Zweiten Weltkrieg. When the communists came, they stayed. Und als die Kommunisten einmarschierten, sind sie geblieben. Her parents and her brother were all killed. Ihre Eltern und ihr Bruder wurden getötet. For serving Christ. Weil sie Christus gedient haben. And her story is quite incredible. Und ihre Geschichte ist einfach unglaublich. She's a world-class violinist. Sie ist eine Weltklasse-Violinistin. And she has walked the Calvary Road. Und sie ist auf dieser Straße nach Golgatha gegangen. And she has chosen not to be bitter. Und sie hat beschlossen, nicht verbittert zu she werden. She was telling my wife and I at lunch today. Sie hat meiner Frau und mir heute beim Mittagessen erzählt. She got married at 18. Dass sie mit 18 geheiratet hat. And her husband died when she was 30. Und ihr Mann ist gestorben, als sie 30 war. And as you speak to her, there's no bitterness. Und wenn du mit ihr sprichst, da gibt es keine Spur von She's Bitterkeit. She's been brutally beaten by communist police. Sie wurde grausamst geschlagen durch die kommunistische Polizei. Things that she didn't share this morning. Dinge, die sie heute in der Früh nicht erzählt hat. And I just want her to come up, and as you hear her speak. Und ich möchte sie jetzt heraufbitten, und wenn ihr sie reden hört. Let Jesus Christ be manifested in our hearts through her. Dann lasst Christus sich euch offenbaren in ihrem in eurem Herzen durch so sie. Much to we have so much that we can receive tonight. Es gibt heute so viel, was wir empfangen können. Dr. Nicole, would you please come up? I am very glad and very honored to be with you tonight. Ich freue mich sehr und es ist mir eine große Ehre, dass ich heute bei euch sein darf. I love people. Ich liebe die Menschen. But I love most my brothers and sisters in Christ. Aber am meisten liebe ich meine Brüder und Schwestern in Christus. It really doesn't matter from where we come. Es ist ganz egal, woher wir kommen. But if we know Jesus, aber wenn wir Jesus kennen, then we have that bond in our hearts. Dann haben wir diese Verbindung, dieses Band in unseren Herzen. The love of Jesus. Die Liebe Jesu. I am very, very glad to be with you tonight. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch. I also am very grateful to your pastor who let me come. Und ich bin auch sehr dankbar eurem Pastor, dass mich kommen lassen, eingeladen hat. I would like to play for you a song, but before that I like to tell you a story. Ich würde euch gern ein Lied vorspielen, aber vorher werde ich euch eine Geschichte erzählen. It is from about Queen Victoria. Diese Geschichte handelt von Königin Victoria. She was newly crowned to be the Queen of England. Und sie wurde kurz nachdem sie zur Königin von England gekrönt wurde. And in her honor, they were going to give a concert. Wollte man zu ihrer Ehre ein Konzert geben. It was going to be performed the Oratorio Messiah by Handel. Und das Messias Oratorium von Handel sollte gespielt werden. The royal etiquette told the queen. Und der königliche etiquette. Also das königliche Protokoll hat der Königin vorgeschrieben. They told her that when the chorus Hallelujah will come. Sie haben ihr gesagt, wenn der Halleluja-Chor kommen wird. Everybody stands to their feet. Dann müssen alle aufstehen. But she, the Queen of England, should remain seated. Aber sie, die Königin Englands, sollte sitzen bleiben. The concert was magnificent. Und das Konzert war wunderbar. Then the choir started singing. Und dann begann der Chor zu singen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Our Lord and God omnipotent reigneth. Hallelujah, Hallelujah. Unser Gott, unser allmächtiger Herrscher herrscht. Everybody stood up. Und alle sind aufgestanden. But the queen. Only the queen. Außer die Königin. Yeah. She was told not to stand up, so she was seated. Weil man ihr gesagt hatte, sie sollte nicht aufstehen und deswegen blieb sie sitzen. Then the choir came to the finale, which is so majestic. Und dann kam der Chor zum Finale, das so majestätisch ist. They sang the King of Kings, the Lord of Lords. He shall reign forever and ever. Sie sangen der König der Könige, der Herr der Herren. Er wird in alle Ewigkeit herrschen. And the queen surprised the audience. Und die Königin hat das Publikum überrascht. Not only did she stand, she did that. Nicht nur, dass sie aufgestanden ist und das hat sie getan. But she took off her crown and put it down. Sie hat ihre Krone abgenommen und hat sie niedergelegt. Because she understood. Weil sie gewusst hat. She was in the presence of the greatest king. Dass sie in der Gegenwart des größten Königs war. Greater than any earthly queen or king. Größer als jede irdische Königin oder als jeder irdische König. Do you know who that is? Wisst ihr, wer das ist? This is our Lord and our Savior, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Unser Herr, unser Erretter, der König der aller Könige und der Herr aller Herren. I am your visible guest tonight. Ich bin ein Gast bei euch, den ihr sehen könnt. But the guest of honor. Aber der Ehrengast cannot be any other. Kann niemand anderes sein. But Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Als Jesus Christus, der König aller Könige und Herr aller Herren. I was born in the small country of Bulgaria. Ich bin im kleinen Land Bulgarien geboren. 10 million people live in that small country. Und in diesem kleinen Land gibt es 10 Millionen Einwohner. My parents, they were Germans. Meine Eltern waren Deutsche. But they went to Bulgaria before the Second World War as missionary to Bulgaria. Aber sie gingen vor dem Zweiten Weltkrieg nach Bulgarien als Missionare. Then the communism took place after the end of the war. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam dann der Kommunismus an die Macht. But my parents stayed there. Aber meine Eltern sind geblieben. They felt that this is the purpose of their life, to preach the gospel to that small country. Sie hatten den Eindruck, es war der Sinn ihres Lebens, dass sie das Evangelium in diesem kleinen Land predigen sollten. As the pastor already told you, they gave their lives for preaching the gospel. Wie der Pastor euch schon gesagt hat, sie haben ihr Leben gelassen für die Predigt des Evangeliums. I like tonight to challenge you in two ways. Und ich möchte euch heute herausfordern in zweierlei Hinsicht. I like to challenge you as families and as believers in the Lord Jesus Christ. Ich möchte euch herausfordern als Familien und als Gläubige am Herrn Jesus Christus. To me, family is very important. Für mich ist die Familie sehr wichtig. It was very important to God too. Und sie war auch sehr wichtig für Gott. He had created this little unit, the family. Er hatte diese kleine Einheit geschaffen, die Familie. If you remember, he didn't create Adam and Steve. Wenn ihr euch erinnert, er hat nicht Adam und Stefan geschaffen. He has Adam and Eve. Sondern Adam und Eva. What that means? Was bedeutet das? A man and a woman in a holy matrimony to come in and have children and train them in God's ways. Ein Mann und eine Frau, die in den heiligen Ehestand treten sollten und Kinder haben sollten und sie gottesfürchtig erziehen sollten. I am very grateful for my family. Ich bin sehr dankbar für meine Familie. Wissen Sie, Entschuldigung. Do you know what? They were very, very poor. Sie waren sehr arm. But to me, they left me the best legacy, and I am the greatest heir of something I would tell what that is. Aber sie haben mir das größte, tollste Erbteil hinterlassen, und ich bin die Erbin von etwas ganz Großem, und ich werde euch sagen, was das ist. I like to tell you about two numbers. Ich möchte euch etwas von zwei Zahlen erzählen. The whole world knows 6 million Jewish people who were killed in the Holocaust. Alle Welt weiß, dass 6 Millionen Juden im Holocaust umkamen. But the world does not care to know, and they don't know, and many Christians do not know too. Aber die Welt weiß nicht, und es ist auch egal, und viele Christen wissen das auch nicht. That 75 million Christians, dass 75 Millionen Christen, were killed by the communists, not only in Bulgaria, but in all communist countries, in Europe and in Asia. von den Kommunisten umgebracht wurden, nicht nur in Bulgarien, sondern in allen kommunistischen Ländern in Europa und in Asien. I like to tell my friends, God did not ask me to die. Gott hat nicht von mir verlangt, dass ich sterbe. Alle meine, my whole family, they died. Meine ganze Familie ist gestorben. But the Lord let me live. Aber der Herr hat mich überleben lassen. But you and I, aber he has asked etwas, something else. Von euch und von mir hat er etwas anderes erbeten. He wants us to live for him. Er möchte, dass wir für ihn leben. My testimony had a theme. My testimony had a theme. Thema, also, ein Thema. Mein Zeugnis hat das Thema. To God be the glory. Gott gebührt alle Herrlichkeit. I use Ephesians 3, 20 and 21 for that. Und ich möchte Epheser 3, 20 und 21 vorlesen. Now to him who is able to do exceedingly abundantly, beyond all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Tonight I would like you to see Jesus in my testimony, not me. Heute Abend möchte ich, dass ihr Jesus in meinem Zeugnis seht, nicht mich selbst. What he has done for me. Was er für mich getan hat. I believe in prayer. Ich glaube an das Gebet. Because I am a fruit of prayers. Weil ich die Frucht von Gebet bin. My mother was a pastor's wife. Meine Mutter war die Frau eines Pastors. And she wanted very much to have children. Und sie hat sich sehr Kinder gewünscht. But she couldn't get pregnant. Aber sie konnte nicht schwanger werden. She went to see some doctors. Sie ist zu den Ärzten gegangen. And they told her that she never ever will be able to bear children. Und sie haben ihr gesagt, dass sie niemals Kinder haben wird. But she believed what Jesus said. Sie hat geglaubt, was Jesus gesagt hat. Ask and you shall receive. Bittet und ihr werdet empfangen. And she started praying. Und sie hat angefangen zu beten. If it were me, I would not pray that long. Ich an ihrer Stelle, ich hätte nicht so lang gebetet. She prayed 14 years for two children. Sie hat 14 Jahre lang gebetet und hat dann zwei Kinder bekommen. For the first child she prayed 7 years and for the second 7 more years. Um das erste Kind hat sie 7 Jahre lang gebetet und für das zweite auch 7 Jahre. And for both of us she had special prayer requests. Und für uns beide hat sie ganz besondere Gebetsanliegen gehabt. For the first child, she prayed to be musically gifted. Sie betete für erstes Kind, dass es musikalisch sein würde. You guess right, that was I. Ihr werdet es erraten haben, das war ich. I was the firstborn. Ich war die Erstgeborene. When I was growing up, they found out that I was musically gifted and I started playing first piano and organ. Als ich ein bisschen älter wurde, haben sie herausgefunden, dass ich musikalisch hochbegabt war und ich habe dann Violin, Geige und Orgel Klavier gespielt. Und Orgel. Sorry? Klavier und Orgel. Also, Klavier und Orgel. Okay. Then I was little older when I started playing the violin. I was 7. Und wie ich dann Geige spielen begonnen habe, war ich ein bisschen älter schon, und zwar 7. So many times my mom would tell me, I prayed for your life, I prayed for your gifts of music and they belong to the giver. Und sehr oft hat mir meine Mama erzählt, ich habe für dein Leben gebetet und für deine musikalischen Gaben und sie gehören deinem Schöpfer, der sie gegeben hat. Sometimes I would say, Mother, why didn't you pray to have a beautiful girl? Manchmal habe ich zu ihr gesagt, Mama, warum hast du nicht gebetet, dass du eine hübsche Tochter bekommst? Or something else like very smart child. Oder ein sehr kluges Kind. Every single time she answered to me, the beauty comes from within. Und from a heart where Jesus lives. Jedes Mal hat sie zu mir gesagt, die Schönheit kommt von innen, aus einem Herzen, in dem Jesus lebt. She said, love Jesus, let him rule your life and you will have anything what you need. Und sie hat zu mir gesagt, liebe Jesus und lass ihn über dein Leben herrschen und dann wirst du alles bekommen, was du brauchst. Yes, she was right. Ja, sie hatte recht. When we have Jesus, then we have everything. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Little later, when I grew up, I understood why my mother prayed for a musical child. Als ich dann ein bisschen älter war, dann habe ich verstanden, warum meine Mutter um ein musikalisches Kind gebetet hatte. The reason was my father. Der Grund war mein Vater. He was a wonderful preacher. Er war ein wunderbarer Prediger. But he was the worst singer this earth has heard. Aber er war der allerschlechteste Sänger, den diese Erde jemals vernommen hat. In the communist countries, they did not allow ministers of music or worship team or anything else, choir. In kommunistischen Ländern, da war Lobpreis oder Musik oder ein Chor, Musik oder ein Chor nicht erlaubt. So my dad was the only one man behind the pulpit. Deswegen war mein Papa der einzige Mann hinter der Kanzel. So he had to lead the singing. Und deswegen musste er den Gesang leiten. One day I asked my mother, did you pray for me to be musical because of father? Eines Tages habe ich meine Mama gefragt, hast du gebetet, dass ich musikalisch werde wegen meinem Papa? She said, yes. Und sie sagte, ja. Because my father would start in one key. He will go through the whole keyboard and end somewhere else. Mein Vater hat in einer Tonart begonnen und dann ist er die ganze Tonarten durch und hat irgendwo aufgehört. So, and she told me that every time when my dad will open his mouth to lead the singing, she would say. Und sie hat mir erzählt, dass jedes Mal, wenn mein Papa den Mund aufgemacht hat, um den Gesang anzuführen, she would say, Lord, did you hear that? We need help. Hat sie gesagt, Herr, hast du das gehört? Wir brauchen Hilfe. I am very happy that I have the gift of music. I will tell you why. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die Gabe der Musik habe und ich werde euch erzählen, warum. Not because I was having a wonderful music career, not for that. Nicht, weil ich eine wunderbare Karriere als Musikerin haben wollte. But because to me, music is a vehicle of worship. Sondern für mich ist Musik essentiell für die Anbetung. When I play the piano or the organ or the violin, Klavier spiele oder Orgel oder Geige, I think of heaven. Denke ich an den Himmel. In Revelation 4, 10 and 11, in der it is written how in heaven they worship. In der Offenbarung 4, 10 und 11, da wird beschrieben, wie im Himmel angebetet wird. It says, the 24 elders fall down before him, who sits on the throne, and will worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, worthy art thou, our Lord and our God, to receive glory and honor and power. Die 24 Ältesten werden niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Every time when we worship the Lord, we become part of that worship in heaven. Jedes Mal, wenn wir den Herrn anbeten, dann werden wir Teil dieser Anbetung im Himmel. I am happy my mom prayed for me to be musical. Und ich bin sehr froh, dass meine Mutter gebetet hat, dass ich musikalisch werde, aus diesem Grund. She didn't stop with me. She prayed 7 more years to have a boy. Aber sie hat dann nicht aufgehört, als sie mich hatte. Sie hat noch 7 Jahre lang gebetet um einen Buben. The prayer request was my brother to be a preacher, a pastor one day. Und ihr Gebetsanliegen war, dass mein Bruder eines Tages ein Prediger, ein Pastor sein würde. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? In a country where the pastors were persecuted, tormented and tortured. In einem Land, in dem die Pastoren gefoltert und verfolgt wurden. Most of them were killed. Und die meisten von ihnen wurden umgebracht. She prayed to have a son to be a pastor. Und sie hat gebetet, dass ihr Sohn ein Pastor werden würde. That's how much she loved the Lord and the lost people. So sehr hat sie den Herrn geliebt und die Verlorenen. You know, she was tormented and tortured. Sie wurde auch gequält und gefoltert. My father was tormented and tortured. Mein Vater wurde gefoltert. She knew what persecution is. Und sie hat gewusst, was Verfolgung bedeutet. But like Abraham, aber wie Abraham, she put my brother on the altar before he was born. Hat sie meinen Bruder auf den Altar gelegt, bevor er noch geboren war. I really respect and honor my mom for that. I don't know if I could have done that. Und ich respektiere und ehre meine Mutter wirklich dafür. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Well, my brother was born and he was 3 years old one night. Mein Bruder kam auf die Welt und er war 3 Jahre alt. That night, mother and I, we were in the kitchen, we were preparing dinner. Und eines Abends war ich mit meiner Mutter in der Küche und wir haben das Abendessen vorbereitet. My father was in prison. Mein Vater war im Gefängnis. My brother was somewhere else. Und mein Bruder war irgendwo. So I turned around to see where he was. Und ich habe mich umgedreht, um zu sehen, wo er war. And there he was, 3 years old, Stefan. Und da war er, er heißt Stefan und er war 3 Jahre alt. Mit an open book, going around and mumbling something. Und er hielt ein offenes Buch in der Hand und er marschierte herum und hat etwas vor sich hin gemurmelt. I asked him, what are you doing with this book? You cannot even read. Und ich habe zu ihm gesagt, was machst du mit dem Buch? Du kannst ja noch nicht einmal lesen. The answer was, I am preaching. One day I'll be a preacher, just like Daddy. Und die Antwort war, ich predige. Eines Tages werde ich ein Prediger sein, so wie der Papa. I never will forget my mom. She ran from the kitchen. Und ich werde nie vergessen, wie meine Mama aus der Küche herausgerannt ist. She put him on her lap and she said to him. Und sie hat ihn auf den Schoß genommen und hat zu ihm gesagt. If one day God calls you to be a pastor, say very quickly yes. Wenn Gott dich eines Tages beruft, ein Pastor zu sein, dann sag ganz schnell ja. Because this is the highest calling a man can have on this earth. Denn das ist die höchste Berufung, die ein Mann auf dieser Erde haben kann. You know, my friends, I enormously respect and honor pastors and their wives. Wisst ihr, meine Freunde, ich respektiere die Pastoren und ihre Frauen enorm. I would like to challenge you. Und ich möchte euch heute Abend herausfordern. I would like you to support, to love and to pray for your pastors. Ich möchte, dass ihr eure Pastoren unterstützt, für sie betet und sie liebt. You know about Moses, don't you? Ihr habt alle von Moses gehört, oder? Do you remember when his hands were up, the children of Israel always won? Ihr wisst, als seine Hände hoch erhoben waren, haben die Kinder Israels in der Schlacht gesiegt. When they were tired and came down, when his friends were not around to support his hands. Aber wenn die Arme müde waren und gesunken sind, wenn seine Freunde nicht da waren, um die Hände zu stützen, the children of Israel lost. Dann verloren die Kinder Israels. So are we today. Und genauso ist es mit uns heute. When our pastors tired and not appreciate are. Wenn unsere Pastoren müde sind und nicht geschätzt werden, when nobody prays for them, wenn niemand für sie betet, then we lose the spiritual war. Dann verlieren wir den geistlichen Krieg. Because they are the generals of God's army. Denn sie sind die Generäle im Heer Gottes. Tonight I like to do something very special for you. I like you to see two families. Heute pastor, Abend, wife, pastor, wife. Would you please stand? Heute Abend möchte ich etwas ganz Besonderes machen. Please ich möchte, stand. Dass diese zwei Pastorenfamilien aufstehen. Yeah. Look at them, please. Schaut Look sie them. Euch an. These are the generals of God's army. Das sind die Generäle im Heer Gottes. I challenge you. I plead for you. Ich fordere euch heraus. Ich bitte euch inständig. Please pray for them. Love them, support them. Bitte betet für sie, liebt sie und unterstützt sie. Thank you. I would like to introduce to you another lady tonight. Ich möchte euch Please. Noch eine andere Dame vorstellen. Schwester Irma, bitte stehen Sie auf. Das ist Schwester Irma. She was a pastor's wife. She is now 92 years old. Sie, ihr Mann war Pastor und sie ist jetzt 92. She still works for the Lord. Und sie arbeitet noch immer für den Herrn. I was invited in her house because she has a Bible study. Ich war bei ihr zu Hause eingeladen, weil sie eine Bibelrunde hält. I was so incredibly impressed. Und ich war unglaublich beeindruckt. I thought, Lord, if you give me such a long life, I would like to be just like her. Und ich habe gedacht, Herr, wenn du mir so ein langes Leben schenkst wie ihr, dann möchte ich genauso sein wie sie. She has not stopped working for the Lord. Sie hat nicht aufgehört, für den Herrn zu arbeiten. What a wonderful example for all of us, and especially for the young people tonight. Ein wunderbares Beispiel für uns alle und besonders für die jungen Leute. Thank you for clapping for them. Danke, dass ihr ihnen einen Applaus gegeben habt. I know that you wanted to just to appreciate, to show the appreciations for them. Und ich weiß, dass ihr eure Wertschätzung ihnen zeigen wolltet. Now I will go with my testimony again. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Zeugnis. So my parents were killed very early. We were very small kids. Meine Eltern wurden umgebracht, als wir noch sehr klein waren. But you know, I promised to tell you what I why I was the greatest heir on this earth. Aber ich habe versprochen, dass ich euch erzähle, warum ich die größte Erbin auf der ganzen Welt bin. When they poisoned my mother in the police and brought her to die, als sie meine Mutter auf der Polizeiwache vergiftet haben und dann haben sie sie zum Sterben nach Hause gebracht. She knew that she is dying. Sie wusste, dass sie im Sterben lag. My dad was in prison. Mein Vater war im Gefängnis. My brother and I, we sat on the bed with her. Mein Bruder und ich, wir saßen bei ihr auf dem Bett. Of course we were crying. We knew our mom is going to go to be with Jesus. Wir haben natürlich geweint. Wir haben gewusst, unsere Mama geht nach Hause zum Herrn. But she used this last moment to encourage us. Aber sie hat die letzten Momente dazu verwendet, dass sie uns ermutigt hat. I never will forget her words. Und ich werde ihre Worte niemals vergessen. She said, "Do not cry for me." Sie hat gesagt, weint nicht um mich. I will be with Jesus. When I close my eyes here for this earth. Ich werde bei Jesus sein, wenn ich meine Augen zumache hier auf dieser Erde. I will open them and I would look at the most beautiful face of my Savior. Und wenn ich sie dann wieder aufmache, werde ich das wunderschöne Gesicht meines Heilands sehen. And you will be the greatest heirs on this earth. Und ihr werdet die größten Erben auf der ganzen Welt sein. She said, I prayed for each one of you 7 years. Und sie hat gesagt, ich habe für jedes von euch 7 Jahre gebetet, dass ihr geboren werdet. And since then, I stormed the throne of grace for you. Und seither habe ich den Gnadenthron für euch bestürmt. And these were her last words for us. My prayers will follow you as long as you live. Und ihre letzten Worte waren, meine Gebete werden euch folgen euer Leben lang. I have a question for you who are parents tonight. Ich möchte eine Frage stellen, euch, die ihr Eltern seid. What will your children tell one day when you are not anymore here on this earth? Was werden eure Kinder einmal sagen, wenn ihr nicht mehr auf dieser Erde seid? What you would live for them? Was möchtet ihr, dass sie erleben? No. What will you leave for them? Was werdet ihr ihnen hinterlassen? Yeah. Maybe big houses. Vielleicht ein großes Haus. Maybe lots of money. Vielleicht viel Geld. But I have the best. Aber ich habe das Beste. I have the prayers of my believing mom. Ich habe die Gebete meiner gläubigen Mutter. I was in more than 7,000 churches around the world. Ich habe schon mehr als 7,000 Gemeinden auf der ganzen Welt besucht. I gave my testimony and played violin. Ich habe mein Zeugnis gegeben und habe Geige gespielt. But every time when I stand behind the pulpit, I think of the words of my mom. My prayers will follow you as long as you live. Aber jedes Mal, wenn ich hinter der Kanzel stehe, denke ich an die Worte meiner Mutter. Meine Gebete werden euch euer ganzes Leben lang folgen. I wish to you, ich wünsche euch, that in your lives it will happen, Proverbs 31. Dass in eurem Leben Sprüche 31 wahr wird. You remember what it says there? Wisst ihr, was da steht? Her children stood up and called their mother blessed. Ihre Kinder standen auf und priesen ihre Mutter. Sie nannten sie gesegnet. That is my wish for you. Und das ist mein Wunsch für euch. Pray for your children as families. Betet für eure Kinder als Familien. You never know what God will do with your prayers. Ihr wisst nie, was Gott mit euren Gebeten machen wird. My mom never saw my brother preaching. Meine Mutter hat nie meinen Bruder predigen sehen. She never saw me ministering in churches. Sie hat niemals gesehen, wie ich in den Gemeinden gedient habe. But God is faithful. Aber Gott ist treu. And he has answered her prayers later. Und er hat ihre Gebete später beantwortet. My brother was became a preacher. Mein Bruder wurde Prediger. He was also the last martyr in Bulgaria. Und er war auch der letzte Märtyrer in Bulgarien. Two weeks before the Berlin Wall came down. 2 Wochen vor Zusammenbruch der Berliner Mauer. The police went to his church. Kam die Polizei zu seiner Kirche. He preached his last 3 sermons. Und er predigte seine letzten 3 Botschaften. The police arrested him. Die Polizei hat ihn verhaftet. And the very same night, they brought his dead body to his family, his wife and 2 children. Und noch am selben Abend haben sie seine Leiche der Familie gebracht, seiner Frau und den 2 Kindern. 2 weeks later, Bulgaria was free. Und 2 Wochen später war Bulgarien frei. Yes, 2 weeks was the difference for my brother, to live or to die. 2 Wochen haben den Unterschied für meinen Bruder ausgemacht, ob er lebt oder ob er stirbt. But you know, I don't think God makes mistakes. Aber ich glaube nicht, dass Gott Fehler macht. Today we had lunch together with your pastor and his wife. Heute habe ich mit eurem Pastor und seiner Frau Mittag gegessen. And they asked me if I ever was angry with God. Und sie haben mich gefragt, ob ich jemals zornig war auf Gott. Do you know what I said? Und wisst ihr, was ich gesagt habe? I wasn't ever angry with God, because if I am angry with him, to whom I will go? There is no other place to go. Ich habe gesagt, nein, ich war niemals zornig auf Gott, denn wenn ich auf ihn böse bin, wo soll ich hingehen? Ich kann nirgendwo anders hingehen als zu Gott. He is my friend. He is my savior. He is my God. Er ist mein Freund, er ist mein Erretter, er ist mein Gott. And you know what? Today, the 2 sons of my brothers are pastors in Bulgaria. Und wisst ihr was? Die 2 Söhne meines Bruders sind heute Pastoren in Bulgarien. Because God never wastes godly prayers. Weil Gott niemals gottgefällige Gebete verschwendet. I am grateful for my family. Ich bin dankbar für meine Familie. Well, my life went in a different direction. In meinem Leben habe ich eine andere Richtung eingeschlagen. I was saved when I was 12 and my brother was 5. Ich wurde gerettet, da war ich 12 und mein Bruder war 5. I was musical. Ich war musikalisch begabt. I wanted to study. Ich wollte studieren. But I was told because I was pastor's daughter and a Christian myself. Aber mir wurde gesagt, weil ich eine Pastoren war und Pastorentochter war und selbst Christin, that I never will be allowed to go to any university in the communist world. Dass ich niemals auf irgendeine Universität gehen darf in der ganzen kommunistischen Welt. But I did. Aber ich ging dorthin. Do you know why? Wisst ihr warum? Because we serve a sovereign God. Weil wir einen Gott dienen, der der Höchste ist über alles. He is not intimidated by communists, socialists, atheists and any other ists. Er lässt sich nicht einschüchtern durch Kommunisten, Sozialisten, Atheisten oder irgendwelche anderen Isten. Yeah. I was in the best communist schools of music. Ich war an den besten Musikuniversitäten in den kommunistischen Ländern. Because my God had a plan for my life. Weil mein Gott einen Plan hatte für mein Leben. I was introduced to you as Dr. Nicole. Ich wurde als Dr. Nicole vorgestellt. I am not a medical doctor. Ich habe nicht Medizin studiert. But I have 4 doctorates in music. Aber ich habe 4 Doktorate in Musik. Piano, Organ, Violin and Musicology. Für Klavier, Orgel, Geige und Musikologie, Musikwissenschaften. Why I'm telling you this? Warum erzähle ich euch das? Not to brag about myself. No. Nicht, weil ich da angeben will. Do you remember now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or even think? To him be glory. Ihm sei die Herrlichkeit und Ehre, ihm, der über alles tun kann, mehr als wir je erbitten könnten oder erdenken könnten. In my life I have seen that. Und in meinem Leben habe ich das erlebt. My God has done the impossible. Mein Gott hat das Unmögliche getan. It happened because I won a couple of European music competitions, classic music competitions. Und ich habe an einigen europäischen Musikwettbewerben teilgenommen. I won, yeah, I won ich habe sie gewonnen. Prize. Yeah. And the first prize included studies not only in Sofia, in the best Hochmusikschule. Und zum ersten Preis gehörte dazu, dass man nicht nur in Sofia studieren durfte, an der besten Musikhochschule. But then, after that, in Moskau, Russia. Aber danach auch in Moskau, in Russland. The pastor's daughter. Die Pastorentochter. They hated me. Sie haben mich gehasst. But my God loved me. Aber mein Gott hat mich geliebt. And I am so happy about that, that God can do anything he wants. Und ich bin so froh darüber, dass Gott alles tun kann, was er nur will. And I just laugh about it because the best communist schools, they educated what? A missionary. Und ich lache darüber, weil die besten kommunistischen Schulen haben eine Missionarin ausgebildet. That's our God. Und das ist unser Gott. After I finished my studies in Moscow, I was sent to East Germany to Dresden. Und nachdem ich mein Studium in Moskau abgeschlossen hatte, wurde ich nach Ostdeutschland, nach Dresden geschickt. For 13 years I had a wonderful music career. Und 13 Jahre lang hatte ich eine wunderbare Karriere in der Musik. But at the same time I always heard in my heart the words of my mother. Aber gleichzeitig habe ich immer in meinem Herzen die Worte meiner Mutter gehört. I prayed for thy life. Ich betete für dein Leben. I prayed for your gifts. Ich habe um deine Gaben gebetet. And they belong to the giver. Put Jesus always first in your life. Und sie gehören dem, der sie gegeben hat. Und stell Jesus immer an die erste Stelle in deinem Leben. So then I had to go through my own persecution. Und dann musste ich auch selbst Verfolgung durchmachen. I wasn't strong, I wasn't courageous, I wasn't brave. Ich war nicht stark, ich war nicht mutig, ich war nicht tapfer. I was scared to death. Ich hatte Todesangst. Every time when I saw the police coming to my house, jedes Mal, wenn ich sah, dass Polizisten zu meinem Haus kamen, I did only one thing. Habe ich immer eines gemacht. I prayed. Ich habe gebetet. You know, in our countries, in these European countries. In unseren Ländern, in den osteuropäischen Ländern. I never met anybody to say, I made it. I am so strong. Da habe ich nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, ich habe es allein geschafft, ich bin so stark. I know that in the West, the Christian think that the East European Christians, they are better Christians, they have this better, bigger faith and so forth. Ich weiß, dass im Westen die Christen denken, dass die Christen in Osteuropa besser sind, dass sie einen größeren Glauben hätten. But I like to put the glory where it belongs. Aber ich möchte die Herrlichkeit dem geben, dem sie gebührt. It belongs to the Lord Jesus Christ. Sie gebührt dem Herrn Jesus Christus. He was our strength. Kraft. Er war unsere Stärke, unsere Kraft. So, I like to tell you what we were always taught in our countries to know. Ich erzähle euch, was uns immer in unseren Ländern gesagt wurde, was wir wissen sollten. 2. Korinther 12:9. It says, "My grace is sufficient unto you." Meine Gnade ist genug für euch. My strength is made perfect in weakness. Meine Kraft wird vollkommen in Schwäche. That is why Apostle Paul wrote, "When I am weak, then I am strong." Deswegen hat der Apostel Paulus geschrieben, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. We knew that. Wir wussten das. We knew that without Christ we cannot do anything. Wir wussten, dass wir ohne Christus überhaupt nichts tun könnten. But through Christ we can do all things. Aber durch Christus können wir alles tun. I was so scared that I will do something which will disgrace the name of my beloved Savior. Ich hatte solche Angst davor, dass ich etwas tun würde, was Schande über den Namen meines geliebten Erretters bringen würde. That's why I prayed. Deswegen habe ich gebetet jedes Mal. And God is so, so faithful. Und Gott ist so treu. I never denied my faith. Ich habe meinen Glauben niemals verleugnet. But I give glory to the Lord for that. Aber dafür gebe ich die Herrlichkeit dem Herrn. I like to tell you, I had a special prayer for myself. Ich möchte euch erzählen, welches besondere Gebet ich immer für mich gebetet habe. I play music so with so much joy. Musik zu machen, ein Instrument zu spielen, macht mir so viel Freude. I prayed that ich betete, my 10 fingers will not be broken in the police. Dass meine 10 Finger niemals von der Polizei gebrochen werden. I have seen broken ribs, broken hands, broken ribs, broken legs. Ich habe gebrochene Rippen, gebrochene. Nein. I have seen. Ja. Ich habe es gesehen. Ja, ich habe gesehen, dass andere Leute, dass ja. ihnen die Hände gebrochen wurden oder die Rippen oder die Beine. But I have 10 whole fingers today and I can still play to the glory of God. Aber meine 10 Finger sind noch immer gesund und ich kann noch immer zur Herrlichkeit Gottes spielen. And I'm grateful. Und ich bin dankbar. You know, my friends, when you live in persecution, you come close to the Lord. Meine Freunde, wenn ihr Verfolgung erleidet, dann seid ihr dem Herrn nahe. Because you know, only through Christ you could do all things. Ihr wisst, dass nur durch Christus ihr alles tun könnt. Well, I was given 13 years in prison. Ich wurde zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. But God had different plan for my life. Aber Gott hatte einen anderen Plan für meinen Leben. Instead to prison, I went to freedom. Anstatt dass ich ins Gefängnis kam, wurde ich frei, ging ich in die Freiheit. God used my musical gifts for that. Gott hat dazu meine musikalische Begabung gebraucht. I was invited to play here in Vienna concerts. Ich wurde eingeladen, hier in Wien Konzerte zu halten. In 1981. I was in Vienna. Da war ich in Wien. 1 month I had my concerts. Einen Monat hatte ich meine Konzerte. And then Martin and I, this is my son, the pastor said my husband was dead. Long time. Und dann sind Martin und ich, Martin, das ist mein Sohn, und der Pastor hat schon gesagt, dass mein Mann vor langer Zeit gestorben ist. We were able to escape. Dann konnten wir beide entkommen. I love Vienna. Ich liebe Wien. This is the city of my freedom. Das ist die Stadt meiner Freiheit. I would like to say something though. Ich möchte aber etwas sagen. You know, we were free in our country, so although we didn't have freedom as citizens. Ihr wisst, wir waren frei in unserem Land, obwohl wir keine Freiheiten hatten als Staatsbürger. Jesus said, if you know the truth, and the truth is Jesus himself. Jesus sagte, wenn ihr die Wahrheit kennt, und die Wahrheit ist Jesus Christus selbst. The truth shall set you free. Die Wahrheit wird euch frei machen. In our land we were free to die for Jesus. In unserem Land hatten wir die Freiheit, für Jesus zu sterben. Remember I said at the beginning, in the free world we are free to live for Jesus. Und erinnert euch, am Anfang habe ich gesagt, in der freien Welt haben wir die Freiheit, für Jesus zu leben. I like to challenge you about that. Und ich möchte euch darin herausfordern. We live in a free countries. Wir leben in einem freien Land. In Austria, in the United States, in Germany, in France. Österreich, in Amerika, in Deutschland, in Frankreich. But you know, I have found out something which really is very sad to me. Und ich habe etwas herausgefunden, das mich sehr traurig macht. People who are born in freedom many times take it for granted. Leute, die in Freiheit geboren werden, für die ist es sehr oft etwas Selbstverständliches. I will never forget the first time when Martin, my son, and I went to a church in the United States. Ich werde niemals das erste Mal vergessen, als ich mit meinem Sohn Martin in Amerika in eine Gemeinde ging. It was wonderful in the church. Es war wunderschön in der Gemeinde. And then they finished the service. Und dann war der Gottesdienst vorbei. But Martin and I, we left at the last prayer. Martin und ich, wir gingen weg nach dem letzten Gebet. Because I didn't know anybody, I didn't speak English in that time. Weil ich damals niemanden kannte und auch nicht Englisch sprach. But we didn't go home. Aber wir gingen nicht nach Hause. We stood, they had a little fence behind the fence. Sie hatten da so einen kleinen Zaun und wir standen hinter diesem Zaun. I never will forget the picture I saw. Und ich werde niemals das Bild vergessen, das ich sah. The people came from the church. They were not in a hurry. They hugged, they talked, they laughed. Und die Leute kamen aus der Gemeinde raus und sie waren nicht in Eile und sie haben einander umarmt, sie haben miteinander gesprochen und haben gelacht. And behind that fence, I wept, I sobbed. I just wanted to go in front of that little door of the church and prostrate myself. Und hinter dem Zaun, da stand ich und ich weinte und ich schluchzte und ich wollte nach vorne gehen und mich auf den Boden werfen. I grew up in church. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. My whole life, I was always in church. Mein ganzes Leben lang war ich immer in der Gemeinde, in der Kirche. But that was the first time when I saw come from the church out. Aber das war das erste Mal, als ich sah, wie jemand aus der Gemeinde rauskam. There was no police. Und da war keine Polizei dort. To beat, to arrest or to kill. Um jemanden zu schlagen oder zu verhaften oder umzubringen. That's freedom. Das ist Freiheit. And the taste is so delicious. Und der Geschmack ist so köstlich. That's why I'm so sad when I see how people take the freedom for granted. Und deswegen bin ich so traurig, wenn ich sehe, dass Menschen diese Freiheit für etwas Selbstverständliches nehmen. With freedom comes responsibility. Freiheit bringt Verantwortung mit sich. We have the best opportunities to speak to people about God, about Jesus. Wir haben die besten Gelegenheiten, mit den Menschen über Jesus Christus zu sprechen. We will not be arrested. Or persecuted or killed if we do that. Und wenn wir das machen, dann werden wir nicht festgenommen oder verfolgt oder umgebracht dafür. But how many of us do that? Aber wie viele von uns machen das auch? How many of us tell the people who are going to hell about Jesus, who gives them eternal life? Wie viele von uns sagen den Menschen, die auf dem Weg zur Hölle sind, dass Jesus sie liebt und dass er ihnen ewiges Leben geben will? I challenge you that we all should do that. Ich fordere euch heraus, dass wir das alle tun. The people need the Lord. Die Menschen brauchen den Herrn. That's why he went to the cross. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. That everybody who would believe in him can have eternal life. Dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. I like to tell you shortly why I gave up music career and became a missionary. Ich möchte euch kurz erzählen, warum ich meine Karriere in der Musik aufgegeben habe, um Missionarin zu werden. The reason is this page. Der Grund ist diese Seite. This is a page from a Bulgarian Bible. Das ist eine Seite aus einer bulgarischen Bibel. That was my Bible for 25 years, one page. Diese Bibel hatte ich. Diese Seite war meine Bibel 25 Jahre lang. Yes. In our countries, the communists destroyed the Bibles. In unserem Land haben die Kommunisten alle Bibeln zerstört. They went to the churches and to the homes of the people and they took the Bibles, confiscated them and then destroyed them. Sie sind in die Kirchen gegangen und nach Hause zu den Gläubigen und haben alle Bibeln konfisziert und dann vernichtet. I remember so well the Sunday after that. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Sonntag danach. My father stood behind the pulpit with tears in his eyes. Mein Vater stand hinter der Kanzel mit Tränen in den Augen. He said, "Brothers and sisters, today I cannot tell you open your Bibles." Er sagte, Brüder und Schwestern, heute kann ich euch nicht sagen, dass ihr eure Bibel aufschlagen sollt. We have no Bibles. Wir haben keine Bibeln. And in the very same time, a lady from the first row, she stood up. Und dann stand eine Frau in der ersten Reihe auf. She was elderly Schwester. Das war eine ältere Schwester. So she said, Brother Nikolai, that was the name of my dad. Und sie sagte, Bruder Nikolai, so hat mein Papa geheißen. I have my Bible. Ich habe meine Bibel. She said that when the police went to her house, she was reading that night her Bible. Sie sagte, dass als die Polizei zu ihrem Haus kam, in dieser Nacht hat sie ihre Bibel gelesen. She overheard the policeman telling her husband that they came to pick up the Bible. Und sie hat mit angehört, dass der Polizist ihrem Mann gesagt hat, dass sie gekommen waren, um die Bibeln zu holen. She then put the Bible under her skirt. Und sie hat die Bibel dann unter ihrem Rock versteckt. So the Polizei looked everywhere, but they didn't look under her skirt. Die Polizisten haben überall nachgeschaut, aber nicht unter ihrem Rock. So she had her Bible. Und deswegen hatte sie noch ihre Bibel. Then this picture is so engraved on my heart. Und dieses Bild steht mir noch heute lebendig im Herzen. She started going through the aisles and gave each one of us one of her pages. Und she tore her Bible apart. Sie ging durch die Gänge und gab jedem von uns eine Seite ihrer Bibel und sie hat ihre Bibel zerrissen und hat jedem eine Seite gegeben. So I had my page. Und ich hatte auch meine Seite. That was such a treasure for me, one page from God's Word. Das war so ein Schatz für mich, eine Seite vom Wort Gottes. I have a question for you tonight. Ich habe eine Frage für euch heute Abend. How many of you do not have a Bible, please? Wie viele von euch haben keine Bibel? Niemand. Alle haben. Alle. Everybody has one. Everybody has one Bible. And how much we read it, that's the question. How much we cherish it. Aber die Frage ist, wie viel lesen wir darin, wie sehr schätzen wir sie? We started printing our mission, that is, in Bulgaria in 1993, Bibles in Bulgarian language. Unsere Mission hat 1993 begonnen, bulgarische Bibeln in Bulgarien zu drucken. The beginning was when I got my first Bible in the United States. Der Anfang war, als ich meine erste Bibel in Amerika bekam. A lady from the same church when we went first wanted to give me a Christmas present. Eine Frau aus dieser Gemeinde, wo wir zuerst hingingen, wollte mir ein Weihnachtsgeschenk schenken. She asked me what you want to have for a Christmas. Und sie hat mich gefragt, was wünschst du dir zu Weihnachten? I said a Bible, if possible. I like to have a Bible. Und ich sagte, eine Bibel, wenn es möglich ist, dann hätte ich gerne eine Bibel. She said, oh, it is possible. This is America. Und sie sagte, das ist möglich. Hier sind wir in Amerika. I knew that in America they have Bibles, but I never knew how many and how easy it is to get one Bible. Ich wusste, dass es in Amerika Bibel gab, aber ich wusste nicht, wie viele es gab und wie leicht es war, sich eine zu beschaffen. I was the woman with one page. Ich war die Frau mit der einen Seite. Who 25 years prayed to have a Bible. Und ich betete 25 Jahre lang, eine Bibel zu besitzen. So this lady, she was so kind. She took me to a Bible bookstore. Diese Dame, sie war sehr freundlich. Sie ist mit mir zu einem Büchergeschäft gegangen, wo man Bibeln kaufen konnte. She got one Bible and put it in my arms. Und sie nahm eine Bibel und legte sie mir in die Arme. I looked around and I started crying. Und ich habe mich umgesehen und ich habe begonnen zu weinen. I saw Bibles on the shelves and the aisles and the shelves and the walls, everywhere Bibles. Und ich sah überall Bibel auf allen Regalen, in allen Schränken und auf allen Gängen. I said, Lord, I cannot believe this. After 25 years prayers, today I will get a Bible. Und ich sagte, Herr, ich kann das gar nicht glauben. Nach 25 Jahren Gebet bekomme ich heute eine Bibel. It was incredible joy for me. Es war eine unglaubliche Freude für mich. But then I became very sad. Aber dann wurde ich sehr traurig. Because I thought of my brother. He was a pastor of one of the largest churches in Bulgaria. And he has had only 3 pages. Not the original pages, but he copied 3 pages from other people. Ich dachte an meinen Bruder. Er war der Pastor von einer der größten Gemeinden in Bulgarien. Und er hatte nur 3 Seiten der Bibel, aber nicht einmal direkt aus einer Bibel, sondern Kopien von anderen Leuten. I wanted to give him a Bible, but I couldn't. Ich wollte ihm eine Bibel geben, aber ich konnte es nicht. Then I said, Lord, you didn't get much in me. I'm a woman, I'm a musician. I don't know what you can do with my life. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin eine Frau, ich bin eine Musikerin. Ich weiß nicht, was du mit meinem Leben tun kannst. And I offered myself, if he wants me to work for Bibles, I would do that. Und dann habe ich ihm angeboten, wenn mich will, dann werde ich für Bibeln arbeiten. 2 years later, he called me and I found the mission. 2 Jahre später berief mich und ich fand eine Mission. And this is my greatest joy now. I am going to tell you. Das ist jetzt meine größte Freude und ich werde euch das erzählen. In Bulgaria, there are 750,000 believers. In Bulgarien gibt es 750,000 Gläubige. We started printing in 1993 when they had 0 Bibles. Und wir begannen mit dem Druck 1993 und damals gab es überhaupt keine Bibeln. Now we have 400,000 Bibles. Bis jetzt gibt es 400,000 Bibeln. I like to tell you that God never looks for able people. Und ich möchte euch sagen, dass Gott niemals fähige Leute sucht. He looks for available people. Er sucht für Leute, die bereit sind. I offered myself, I made myself available. God is using me. Ich habe mich selbst angeboten, ich habe mich zur Verfügung gestellt und Gott gebraucht mich. What a joy that is for me when I go to Bulgaria and we have 40 or 50,000 Bibles and the people are there and we give them Bibles and they start crying and kissing the Bible and they say 10, 20, 30, 60 years some of them have prayed and now they get a Bible. Und für mich ist es so eine Freude, wenn wir nach Bulgarien kommen und wir haben 40 oder 50.000 Bibeln und wir verteilen sie an die Leute und die Leute beten und weinen und sie haben manchmal bis zu 70 Jahren dafür gebetet und sie küssen die Bibel und wenn sie dann eine Bibel bekommen. Then I think on the free world. Und dann denke ich an die freie Welt. How many Bibles we have here? Wie viele Bibeln wir hier haben. But how many people read it? Aber wie viele Leute lesen die Bibel? When I give my testimony, many times people come to me and they say, oh, I am so embarrassed. I don't read my Bible. Und wenn ich mein Zeugnis gebe, dann kommen nachher oft Leute zu mir und sagen, ich fühle mich jetzt so verlegen, mir ist das so peinlich, aber ich lese nicht in der Bibel. I like to encourage you tonight. Ich möchte euch heute Abend ermutigen. Never take your Bible for granted. Nimm deine Bibel niemals als etwas Selbstverständliches. Millions of people, your brothers and sisters around the world, they pray. They pray, some of them die without ever having one Bible in their hands. Millionen von Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt beten und viele von ihnen sterben, ohne dass sie jemals eine Bibel in der Hand gehalten hätten. We are so blessed. Wir sind so gesegnet. But to the ones who is given so much, the Lord expects much. Aber von denen, denen der Herr sehr viel gegeben hat, denen, von denen erwartet er auch sehr viel. There are many, many wonderful missions who do what we do with international impact. Es gibt viele wunderbare Missionswerke, die das, was wir tun, auf weltweiter Ebene tun. I'd like you to support them, if you could, because these people are praying, and we could give them Bibles, we could share the blessings the Lord has given to us. Und ich bitte euch, dass ihr sie unterstützt, wenn ihr könnt, denn damit wir das Wort weitergeben können und unseren Segen teilen können. I'm going to play a song for the offertory, but I like to just to repeat one more time. As families, pray for your children. Give them to God. They are gift to you, but give them back. Ich werde dann ein Lied spielen für die Gabensammlung, aber ich möchte noch einmal sagen, als Familien betet für eure Kinder, denn sie sind eine Gabe für euch, aber sie gehören Gott. Also never take your freedom and your Bible for granted. Und betrachtet eure Freiheit und eure Bibel niemals als etwas Selbstverständliches. This is such a blessing for us to be free and to be able to work to make God's kingdom bigger. Und es ist so ein Segen und ein Privileg für uns, frei zu sein und Gottes Königreich auf der Erde zu verbreiten. May the Lord bless you. I thank you all for your time. God bless you. Der Herr segne euch und ich danke euch allen für eure Zeit. Beautiful, huh? Wow. Wunderschön, oder? Okay, maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. If you died on the way home tonight, wenn du auf dem Heimweg sterben würdest, where would you go? Where would you be? Wohin würdest du kommen? Do you have assurance that you would be with God? Hast du die Gewissheit, dass du bei Gott sein wirst? Have you ever placed your faith in Jesus? Hast du jemals deinen Glauben, dein Vertrauen auf Jesus gesetzt? Have you ever prayed, Lord? Hast du jemals gebetet, Herr? Come into my life. Komm in mein Leben hinein. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I want to trust you. Ich möchte dir vertrauen. As my Savior. Als meinen Erretter. As my Lord. Als meinen Heiland, meinen Pray Herrn. With me tonight. Betet mit mir heute. Let's all close our eyes. Und schließen wir alle unsere Augen. Say, God, forgive me. Sag auf. Gott, vergib mir. Please come into my life. Bitte komm in mein Leben. Give me what Dr. Nicole has. Gib mir, was Dr. Nicole hat. A living relationship with you. Eine lebendige Beziehung zu dir. I have my fears. Ich habe meine Ängste. I have my doubts. Ich habe Zweifel. But I look to you. aber ich schaue auf dich. If you can do something with me, wenn du etwas anfangen kannst mit mir, I invite you into my life. Dann lade ich dich in mein Leben ein. Please. Bitte. And Father, for our church tonight, und Vater, für unsere Gemeinde heute Abend, that we might be a testimony to the city, dass wir ein Zeugnis werden für die Stadt, that we might be encouraged to share our faith, dass wir uns ermutigen lassen, unseren Glauben anderen to read our Bibles every day, und dass wir jeden Tag in der Bibel lesen, at least a little bit, zumindest ein bisschen, to share our faith at school, und in der Schule von unserem Glauben zu erzählen, work, oder auf dem Arbeitsplatz, in the neighborhood, in der Nachbarschaft, to take up our cross, dass wir unser Kreuz nehmen, and to stand with those who have stood, und dass wir stehen mit denen, die aufgestanden sind. Thank you tonight for our brothers and sisters in these countries. Und wir danken dir heute für die Brüder und Schwestern in diesem Land. Protect them tonight. Beschütze sie heute Abend. And those who are in prison at this very moment. Und für die, die jetzt gerade im Gefängnis sind. Right now as we sit here. Jetzt, wo wir hier sitzen. They sit in prison. Sind sie im Gefängnis. We pray for them, Lord, tonight. Wir beten heute für sie, Herr. Thank you for the freedom we have. Danke für die Freiheit, die wir haben. Help us to use it, Lord. Hilf uns, dass wir sie gebrauchen. To its fullest. Dass wir sie im höchsten Ausmaß nützen werden. We pray. Wir beten darum. In Jesus' name. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.